mit Judith Heidkamp. Eugenie besprach mit Trottke das Essen. Nehmen Sie Suppe, gnädige Frau. Suppe regt an. Potage Sicilienne, vorzüglich. Wir haben Potage Sicilienne erst gestern zum Grafen Schwerin geliefert. Nein, sagte Eugenie, ich kenne meinen Schwager. Er wird auch Kaviar im Eisblock wollen. Potage ist ein bisschen plebejisch. Plebejisch, sagte Trottke empört. Aber bitte, ich liefere auch gern Kaviar im Eisblock. Aber dann das Kuvert nicht unter 20 Mark. Hier soll ganz groß getafelt werden. Die genauen Menüabsprachen sind noch viel umfangreicher. Das neue Haus der Bankiersfamilie Oppner soll eingeweiht werden. Wir schreiben das Jahr 1885 und wir sind schon mitten in Gabriele Tergits Roman Effingers. Ein tolles Familien- und Milieupanorama, das sich über fast 65 Jahre erstreckt. Es geht los in der Gründerzeit. Der grundsolide Paul Effinger ist aus dem idyllischen süddeutschen Kraxheim nach Berlin gekommen und hat hier eine Schraubenfirma gegründet. Zusammen mit seinem etwas mondäneren Bruder Karl auch schon erste Krisen überstanden. Beide werden zum erwähnten Einweihungsfest eingeladen und in dieser zweiten Folge unserer Lesung ergeben sich dann festere Verbindungen zwischen den Effingers und den Oppners. Die wiederum sind mit den Goldschmidts verwandt und das Schicksal dieser drei jüdischen Familien verfolgt der Roman. So unterschiedlich sie sind, großbürgerlich, kleinbürgerlich, patriotisch, liberal, kunstbeflissen, voller Unternehmergeist, emanzipiert, modern, konventionell, preußisch, süddeutsch, alles vorhanden. Effingers, das ist Zeitpanorama pur, bis in zahlreiche liebevoll bewahrte Details hinein, siehe Kaviar im Eisblock. Verfasst hat Gabriele Tergit ihr Opus Magnum zwischen 1932 und 1950. Eine Zeit, die sich zum Großteil auch im Roman widerspiegelt und von der Tergit nicht ahnen konnte, wie bestialisch man jüdisches Leben in Deutschland, genau das, was dieser Roman feiert, vernichten würde. Viele Figuren enden im Holocaust. Tergit überlebte im Exil. Sie starb 1982 in London. Die große Wiederentdeckungsbegeisterung, auf die der Roman 2019 nach der Neuauflage im Schöffling Verlag stieß, hat sie nicht mehr erlebt. Die Schauspielerin Katja Bürkle liest vier Auszüge aus diesem tollen Roman für uns und Irene Schuck führte die Regie bei dieser Produktion. Gabriele Tergit, Effingers, zweiter Teil. Die Einweihung. Am 8. Oktober war große Aufregung. Der Hausdiener aus dem Geschäft half. Zwei Lohndiener und Anna und Meta standen mit weißen Handschuhen kampfbereit. Selma seufzte den ganzen Tag zur Kelchner. Ich wollte, ich hätte schon wieder alles in Ordnung. Aber gnädige Frau, sagte Fräulein Kelchner, die die vier Kinder großgezogen hatte und nun als Hausdame geblieben war, es wird sicher ein schönes Fest. Annette war sehr schön, mit langen roten Locken, 18 Jahre alt, groß, biegsam. Weißt du, sagte sie zu der 13-jährigen Schwester Sophie, während sie das neue Kleid anzog, weißen Tüll mit Seerosen, ich will einmal sehr vornehm leben. Bei mir soll ein Haus ausgemacht werden. Ich möchte mich verlieben, sagte Sophie träumerisch. Man hat gar nichts davon, wenn man sich verliebt, sagte Annette. Ich will es einmal sehr gut haben. Es muss sehr schön sein zu lieben, sagte die 13-Jährige. Ich möchte eine Grande Amoureuse werden. Vielleicht eine Balletteuse. Ach, was du redest. Ich werde sehr bald heiraten und eine Equipage haben. Als Balletteuse gehörst du nicht zur guten Gesellschaft. Clara, genannt Klärchen, 15 Jahre alt, durfte noch nicht ausgehen. Sie sagte, ich möchte mich verlieben und heiraten und viele Kinder haben. Ich will an die Riviera und nach Paris, sagte Annette. Ich will vielleicht einen Verehrer daneben haben, der mich anbetet. Lauf, Klärchen, hol mir die Blume. Theodor war salopp gekleidet. Eine genialisch gebundene Krawatte flatterte aus dem Anzug. Er war schlank und hatte die schönen Züge seines Vaters. Heute Abend würde Annettes Freundin Marie Kramer kommen, die er schon lange liebte. Sie würde ihn natürlich nicht ansehen, sondern sich dem widerwärtigen Rechtsanwalt Kollmann an den Hals werfen. Er kannte das. Er kannte das alles. und er war all dessen so müde. Es klingelte. Ein rotbemützter Dienstmann kam und überbrachte einen Brief. Emanuel öffnete ihn. »Wie findest du das, Selma? Dieser Paul Effinger schreibt, er könne nicht kommen. Nicht weshalb, nicht warum. Das sind so moderne Manieren.« Emanuel war ärgerlich. Vielleicht kamen diese Effingers doch nicht in Frage. Die ersten Gäste kamen schon. Annette sagte zu ihrer Freundin Marie Kramer, »Ich bin schrecklich gespannt. Du musst aufpassen, wenn Effinger vorgestellt wird. Wenn du mich kneifst, gefällt er dir. Wenn nicht, dann ist dein Urteil vernichtend ausgefallen.« Coupé auf Coupé fuhr vor dem Hause Bendlerstraße vor. Die Frauen kamen in ihren großen Entrees, in Königsblauen, in Bischofslila, in rotsamtenen Capes, die mit Pelz besetzt waren. Die weiten Röcke bauschten sich hinten zum Cü, hatten Panier und Tablier wie die Toiletten des Rokoko, waren aus Brokat und Damast und Samt. Die feinen Lederhandschuhe reichten bis zur Achsel. Im Haar waren die Brillantsterne, die Blumen, die Straußfedern befestigt. Die Damen trugen Fächer in den Händen, Spitzenfächer, Elfenbeinfächer, Straußfedernfächer, Brillanten um die Arme und um den Hals. Die Herren kamen im Frack, eine Blume im Knopfloch, weiße Glacés an den Händen. Sie hatten lange, würdige Bärte. Sie trugen Favorit, sie hatten kleine Schnurrbärte. Emanuel repräsentierte. Jovial und mit tiefer Stimme sagte er zu allen Frauen, »Na, wie geht's denn, schöne Frau? Übertrifft mal wieder sich selbst. Sarah Bernard und Clara Ziegler in einer Person.« Er machte jeder auf besondere Weise den Hof. Waldemar kam, der Glanz der Familie. Und Eugenie, die Frau von Welt, die Französisch und Englisch ebenso gut sprach wie Deutsch. »Natürlich, die Russen«, sagte Selma. Eugenie trug eine Pariser Toilette und in ihren fast blauschwarzen Haaren, die in einem glatten Scheitel zurückgestrichen waren, eine gelbe Straußfeder. Neben ihr rollte, dick und heiter, Ludwig Goldschmidt herbei, der Stadtrat, der gute Mensch, der Mäzen, der Gründer wohltätiger Anstalten. Die Stimmen schwirrten durcheinander. Man ging zu Tisch. Ludwig machte seinen stadtbekannten Spaß mit der Tischdame. Er legte seine Hand auf den Stuhl, bevor sie sich setzte, was ein kleines Gekreisch ergab. Herr Karl Effinger hatte Fräulein Annette Oppner zu Tisch. Bei der Suppe, zu der es Portwein gab, begann er. »Waren gnädiges Fräulein schon im Hochgebirge?« »Ja, einmal in der Schweiz, in Interlaken.« »Ich war bisher nur im bayerischen Gebirge. Lieben Sie das Hochgebirge?« »Ach ja«, sagte Annette, »das Klingeln der Kuhglocken, die weichen Matten, die hohen Felsen, die lieblichen Quellen und nicht zuletzt das Alpenglühen.« »Ja«, sagte er, »ich konnte mir denken, dass Sie das Alpenglühen lieben. Ich liebe es auch. Vor allem liebe ich es, die Berge zu besteigen.« Einen Augenblick überlegte Annette. Ihr lag keineswegs etwas daran, die Berge zu besteigen. Aber sie wollte Effinger gefallen. Marie hatte sie wie wild gekniffen. Sie sah ihn an, er hielt ihr sein Glas entgegen. »Auf Ihr Wohl, gnädiges Fräulein.« »Ich besteige auch gern die Berge«, sagte sie. »Das dachte ich mir. Eine solch couragierte junge Dame wie Sie. Das dachte ich mir. Ich stehe gern morgens um 6 auf und fahre der Sonne entgegen.« Theodor hörte das und dachte, »Was tut sie gern? Sie lügt ja.« Marie Kramer reichte ihren Fächer dem alten Rechtsanwalt. Er war mindestens 35 Jahre alt. Und er schrieb darauf, »Verehrungsvollste Grüße zur Erinnerung an den 8.10.1885. Rechtsanwalt Kollmann.« Bei der Suppe klopfte Emanuel ans Glas. »Meine verehrten Gäste, ich freue mich herzlich, Sie alle bei mir zu begrüßen. Ich bitte Sie, nicht zu wenig unserer, sagen wir, bescheidenen Küche zuzusprechen. Wir haben die Ehre, Sie alle heute bei uns zu begrüßen, weil wir zusammen mit unseren Freunden dieses Haus einweihen wollen. Unsere Gäste, sie leben hoch, hoch.« Alle standen auf und stießen miteinander an. In der Ecke spielten der Klavierspieler und die zwei Geiger schnell den Tusch. hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Schnell gossen die Lohndiener noch einmal Portwein nach und begannen den Karpfen zu reichen, als Waldemar an das Glas schlug. »Ah«, rief alles und lehnte sich zurück. Selma winkte den Mädchen, draußen zu bleiben. »Verehrte Anwesende«, begann Waldemar und hob sein Glas. »Dieser Rheinwein, meine Damen und Herren, stammt aus dem Jahre 1874, einem edlen Weinjahre. Er stammt von einem edlen Gewächs. Er stammt von einem edlen Weinberg. Mit solchen Tropfen begießen wir ein großes, heiteres und ernstes Ereignis. Die Einweihung des neuen Hauses unseres Bruders Emanuel. Nach alter, heidnischer Sitte, die unserem Emanuel wohlgemäß ist, wollen wir etwas von diesem köstlichen Wein in alle vier Himmelsrichtungen verspritzen. Die Alten wussten, was ein eigenes Haus bedeutet. Erst im eigenen Haus lebt der Mensch. Praeter omnes, quaestus angulus, mihi ridet. Möge es euch lachen, euch, um die eine prächtige Schar schöner Kinder heranwächst. Ich trinke auf unsere Gastgeber und ihr Glück in diesem Hause. Alles erhob sich, um etwas gerührt anzustoßen. Es klangen die geschliffenen Gläser aneinander, der Wein wurde nachgefüllt. Die hohen, schwarzen, geschnitzten Stühle, die schwere Ledertapete, die roten Seidenportieren, der Damast des Tischtuchs, das weiße Berliner Porzellan mit den kleinen Putten darauf, das Silber der hohen Obstaufsätze, der Weinhalter, der Konfektschalen, der Bestecke, das war alles Behagen und Reichtum des Bürgertums von 1885. Schwer lag im Zimmer der Duft der roten Lilien, mit denen der Tisch geschmückt war, der Hauch von Speisen und Weinen und der Atem der Menschen, die gewohnt waren, viel und gut zu essen. Es kam eine Rinderzunge, umlegt mit vielen feinen Gemüsen, und ein Rehrücken mit einem Sauerkraut unter das Ananas geschnitten war. Ludwig, breit und behaglich, erzählte seiner Nachbarin einen unpassenden Witz. Marie Kramer lächelte dem Rechtsanwalt Kollmann zu. Theodor litt. Das Zicklein Sophie saß in der Küche und wartete auf das Eis. Immerzu wollte jemand sie aus der Küche jagen, aber energisch, dünn und fein verteidigte sie ihre Rechte. Clara aber half abtrocknen. Unten am Ende der Tafel herrschte Munterkeit. Karl Effinger sagte, »Gnädiges Fräulein, spielen so ausgezeichnet Klavier?« »Nein«, antwortete Annette, »ich spiele nur so zum Hausgebrauch. Unsere jüngste Schwester Sophie ist so musikalisch. Sie soll jetzt noch nicht singen, aber später wird sie ausgebildet. Eine schöne Stimme entzückt jeden.« Annette erzählte von Gesellschaften, aber Karl Effinger kannte niemanden. Sie wussten nicht recht, wovon reden. Sie sahen sich viel und tief an. Karl war überzeugt, er würde sich, was das Mädchen anbetraf, keinen Korb holen. Und wozu würde ihn der Vater einladen, wenn er nicht genehm wäre? Während der getrüffelten Gänseleberpastete stand Justizrat Billinger auf, der Freund Emanuels, ein beliebter Festredner. »Sie werden gewiss denken, ich rede auf die Wirte, dass ich nicht irrte. Sie alle wissen, dass ich auch heute noch gerne die rechte Hand einer schlanken Frauentaille bin und ich greife mit Vergnügen nach den Klängen eines munteren Galopps einer Schönen unter die Arme, wenn Not am Mann ist. Und dann lasse ich mir keine grauen Haare darüber wachsen, dass ich solche schon habe. Sie werden von mir sicher erwarten, dass ich das alte Genre des Damentoasts auch weiterhin pfleglich behandle. Und so will ich mich an die Worte Alexanders des Großen halten, die er nach der Schlacht von Chaironea sagte. Die Männer wollen wir töten, aber die Frauen wollen wir leben lassen. Sie leben hoch, hoch, hoch. Schnell gossen jetzt die Lohndiener die Gläser mit französischem Sekt voll und begannen die Hamburger Ente zu reichen. »Ich ziehe Poularde vor«, sagte der Justizrat zu der schönen Frau Wiederklee. »Getrüffelt?« fragte sie lächelnd. »Natürlich. Im Übrigen ist weißes, zartes Fleisch nie zu verachten.« Die Wiederklee sah ihn an. »Schöne Frau, Ihren Fächer«, sagte Billinger. Er schrieb, »Suche, was du liebst, liebe, was du gefunden hast. Ehrfurchtsvoll, Berlin, 8. Oktober 1885.« Schon wurde das Ananaseis gereicht, als der gefeierte Journalist und Dichter, der 35-jährige Theophil Mayberg, aufstand und ans Glas klopfte. Alles rief: Ah! Ich habe mir eine kleine Überraschung erlaubt, sagte er. Ein kleines Tafellied. Er setzte seinen Zwicker zurecht und begann: Im frohen Kreis ein frohes Lied. Dann kam noch die Käseplatte und ringsum wurde Konfekt gegessen. Die Damen fächelten sich. Mahlzeit, sagte Selma und erhob sich. Mahlzeit, Mahlzeit, riefen alle und gingen um den Tisch und jeder drückte jedem die Hand. Antreten zur Hausbesichtigung, rief Emanuel, klatschte in beide Hände und begann zu singen. Wohl auf, Kameraden. Schließlich ging's über die gekrümmte Treppe ins Souterrain. Hier unter gewölbten Decken war die Trinkstube. Hoch hinauf getäfelt, Holzbänke und Tische. Geweihe als Lichterträger. »Wer bleibt zum Billard spielen?«, rief Obner. Ein paar ältere Herren begannen zu spielen. Der Kommerzienrat Kramer sprach von Bankrotteur Meier. »Wissen Sie, so ein leichtsinniger Patron?« »Lassen Sie es gut sein«, sagte Obner. »Das kann jedem zustoßen. Man soll keine Steine auf den Gefallenen werfen. Der Mann hat sich mit 80% verglichen.« »Das finden Sie zu verteidigen? Ich verstehe Sie nicht, Obner«, entgegnete Kommerzienrat Kramer und kreidete den Kö sehr energisch an. »Ich hätte gerade Ihnen solch laxe Ansichten nicht zugetraut. 2 Punkte.« »Ich habe keine laxen Ansichten. Ich behaupte nur, dass Meier kein Spekulant war.« Ein Stoß an die Bande. »Ich finde, man muss ihn unterstützen«, sagte Ludwig Goldschmidt. »Ein Mensch, der Versicherungsagent wird mit über 60, hat Anspruch auf Mitgefühl.« 3 Punkte, Emanuel schreib an. Ganz recht, stimmte Obner zu. Kramer schwieg verbissen. Alles Sozialisten, dachte er. Schließlich sagte er, solche laxen Ansichten richten den Kaufmann zugrunde. Geben Sie mir noch einmal die Kreide, Herr Obner. Im Salon versammelten sich die Damen. Unter ihnen Frau Wiederklee, die Sängerin, und Amalie Meyer, deren Vater bankrott gemacht hatte und die jetzt Klavierstunden bei Obners gab. »Sehr nett«, sagte Frau von Lazar, »dass unsere liebe Freundin dieses vorzügliche Mädchen eingeladen hat.« »Na, ich weiß nicht«, sagte Frau Kommerzienrat Kramer, »man kann doch nicht mit Bankrotteuren verkehren. Das heiße ich die Toleranz allzu weit getrieben.« Sie sagte es gerade Frau von Lazar, damit diese sehe, was für feste Grundsätze sie habe. »Vielleicht haben Sie recht. Es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, sie gerade zu einer solch großen Gesellschaft zu laden.« In diesem Augenblick kam Frau Wiederklee. Man schwieg. Sie war Sängerin, gehörte nicht dazu. In die Trinkstube brachten die Diener das Bier im Fass. Die älteren Herren sprachen von der Politik. »Wir werden uns doch wegen Bulgarien nicht in kriegerische Verwicklungen einlassen.« »Zündstoff ist genug aufgehäuft zu einem Weltbrande.« »Ja, ja«, sagte Emanuel Obner. Die interessanten Völkerschaften hantieren mit Feuer und Licht in einigermaßen leichtsinniger Weise. »Sie können nicht ernst sein«, sagte Kommerzienrat Kramer mühsam lächelnd. »Aber Sie werden sehen, meine Herren, dass die Sache da unten einmal gründlich ausgetragen werden muss. Nur ist niemand noch im Klaren über den Zeitpunkt der Generalabrechnung. Und weil dem so ist, ist man alle Zeit auf das Äußerste gefasst.« »Ein Krieg«, sagte Karl Effinger. Er hielt die dicke Havanna zwischen den Fingern und lehnte sich an die getäfelte Wand neben dem Tisch, an dem die älteren Herren saßen. »Ein Krieg ist unmöglich in Europa und wird immer unmöglicher, je weiter unser Gewerbefleiß fortschreitet. Ein Land liefert und empfängt vom anderen. Wir kaufen amerikanische Eisenbahnaktien und England preußische Konsols. Ich beziehe das Kupfer aus Südamerika und England und Amerika unsere deutschen Rheinweine. Seit Stefan den Weltpostverein gründete, geht die Vereinigung der Welt mit Riesenschritten weiter. Der Segen der Industrie zeigt sich schon heute. Wir machen die starken Naturkräfte zu gehorsamen Dienern unseres Erwerbslebens. Die Hungersnöte, diese furchtbare Geißel früherer Jahrhunderte, haben aufgehört, seit die Eisenbahn in die entferntesten Orte den Überfluss anderer Gebiete bringen können. Die Petroleumlampe hat der trübseligen Kerze den Garaus gemacht. Das Water Closet, wenn ich es hier in den Mund nehmen darf, das Water Closet hat die elenden, unhygienischen Orte abgelöst. Jeder Mann kann heute für billiges Geld gekleidet gehen. Der Verbrauch steigt von Jahr zu Jahr. Heute schon sehen die Dienstboten aus, wie vor kurzem noch die Damen aus den begüterten Kreisen. Wir werden zu immer größerem Reichtum gelangen. Und zu immer größerer Dreistheit der arbeitenden Klassen. Vor kurzem erzählte mir Graf Klosso, dass die Gutsarbeiter alle nicht mehr mit ihren Wohnungen zufrieden sind. Die Ansprüche werden immer größer, das Gottvertrauen immer geringer. Nächstens ist man nicht mehr Herr im eigenen Hause. Es war Kommerzienrat Kramer von der Jutespinnerei Kramer, der so sprach. Kahlköpfig mit einem großen blonden Schnurrbart. Ich unterstütze ja durchaus nicht übermäßige Ansprüche. Ich bin durchaus der Meinung, die Hauptsache ist, dass wir konkurrenzfähig bleiben, sagte Karl etwas betreten. Hast du das gehört? Sagte Arnold Kramer zu Theodor. Mein Alter erzählt wieder mal, dass er seine Jute verschenkt. Dabei werden bei uns die schlechtesten Löhne von Berlin gezahlt. Na, ich verzichte auf den Schwindel. Wenn ich großjährig bin, gehe ich nach Paris. Im Speisezimmer war ausgeräumt, der Teppich aufgerollt und es konnte getanzt werden. Die jungen Männer hatten Angst vor den jungen Mädchen aus guter Familie. Mütter hielten sich das Lorgnon vor die Augen. Der junge Lazar war überhaupt nicht für die Damen der Gesellschaft. Er sagte zu Theodor, »Weißt du, wir müssen mal in eine ungarische Weinkneipe gehen. Die Mädchen, man soll sie auf den Schoß nehmen können, gefällig in kurzen Röcken. Oder betest du vielleicht Fräulein Kramer an?« »Schweig«, sagte Theodor, »ich lasse kein Wort auf sie kommen.« »Du bist schon wieder mal verliebt, was?« Selma lief herum und sagte zu dem jungen Kramer, »Ich bitte Sie, fordern Sie Fräulein Schulte auf.« Der junge Kramer tat es auch. Aber er ließ es Fräulein Schulte spüren. Die jungen Mädchen passten aufeinander auf. Wer blieb sitzen? Sitzen bleiben war Schrecken und Angst, war Schande und Spott. Frau Kramer fragte Selma Obner nach der Jüngsten. »Ich hoffte, wir sehen Sie heute.« »Oh nein«, sagte Frau Obner. »Sophie ist doch erst 13 und Clara ist gerade erst 15 geworden.« »Ganz recht, die jungen Mädchen sollen erst mit 17 ausgehen«, sagte Frau Kramer. »Fangen Sie schon mit 16 an und sind mit 21 noch nicht verheiratet, was ich natürlich von Sophie und Clara nicht hoffen will, dann sagt alle Welt, hops die immer noch auf allen Bällen herum.« Junge Mädchen sind keine Heringsware, die man aufhebt für lange Jahre. Frau Kommerzienrat Kramer rauschte davon. Selma sah sich um. Da saß Annette, die Strahlende, geboren zum Glück. Mayberg, der charmante Dichter, umschwärmte sie. Er sagte ihr, dass sein Gedicht ihr gewidmet sei. Was denn? Ich soll von Amor verwundet worden sein? »Das scheint mir aber eine unerhörte Dichterfreiheit«, sagte Annette und stand auf. Sie erzählte ihre blendende Antwort Marie Kramer. »Unerhörte Dichterfreiheit, habe ich gesagt. Wie findest du?« Neben Eugenie saß der Bildhauer Bast, der gerade wieder den Auftrag für ein Siegesdenkmal erhalten hatte. »Verehrte, gnädige Frau«, sagte er, »seit Monaten laufe ich herum und suche eine Gestalt für den Frieden. Sie wären die Erfüllung meiner Inspirationen.« Da saß Theodor mit der Wiederklee. Die Mutter sah, wie sie mit dem Knaben sprach. Sie hasste die Wiederklee. Theodor sagte, »Gnädige Frau, Sie sind der einzige Mensch hier, mit dem ich reden kann. Wissen Sie, dass ich mir die Stücke von Ibsen besorgt habe, soweit ich sie bekommen konnte? Dort steht die Wahrheit. Wir alle leben in der Gesellschaftslüge.« Die Wiederklee hatte viel erlitten, jetzt war sie oben. Sie sagte, »Glauben Sie mir, die Gesellschaftslüge ist manchmal auch sehr angenehm.« Selma trennte das Gespräch. »Meine liebe Frau Wiederklee, wir wären so glücklich, wenn Sie uns mit einem Lied beglücken würden.« »Der junge Herr Theodor wird mich sicher gern begleiten.« »Ach nein, Herr Justizrat Billinger wird das viel besser können. Unser guter Theodor ist doch nur ein Anfänger.« Das war eine Kampfansage. Theodor dachte, ich bin kein Kind mehr. Ich werde hier geradezu albern behandelt. Susanna Wiederklee war eine berühmte Adele in der Fledermaus. Billinger setzte sich an den Flügel und die Wiederklee sang Johann Strauss, Frühlingsreigen. Als sie aufhörte, dankten ihr die Herren und die jungen Mädchen stürmisch. Noch einmal Sekt, rief Obner. Selma ließ noch einmal Sekt und Brötchen reichen. Die älteren Damen waren degutiert. Auch Selma war voll Angst. Das ging denn doch nicht. Ihr Mann, der in Paris die Ballettratten der großen Oper besucht hatte, ihr Mann vergaß wirklich manchmal die Grenzen. Einmal wieder, Klee, und nicht wieder. Unmöglich. Man konnte diese Person nicht einladen. Das sagte auch Frau Kommerzienrat Kramer. Theodor hatte zur Wiederklee gesagt, ich muss sie wiedersehen. Die Wiederklee sagte, morgen Nachmittag um 5 Uhr in meiner Wohnung. Eugenie hatte Bast eine Sitzung versprochen. Es wurde weiter getanzt. Der junge Kramer drückte die Mädchen beim Tanzen an sich. Er hatte eine Art, zu den Mädchen zu sagen, wie gut sie sich führen lassen, wie gut, und ihnen dabei in die Augen zu sehen. Jede war begeistert. Es war 3:30 Uhr morgens. Die Damen nahmen die großen Abendmäntel um, in denen sie aussahen wie samtene Fässer mit Reifen aus Pelz. Ein paar Dienstmädchen schliefen auf dem Vorplatz. Sie hatten hier bis morgens gesessen, um die jungen Mädchen nach Hause zu bringen. »Ich habe das Gefühl, ich bin verlobt«, sagte Annette zu Marie Kramer. Marie Kramer nahm ihr das übel. Welcher Triumph für Annette, die erste aus dem ganzen Kreis. In der Totenstille der herbstlichen Bendlerstraße hörte man nichts als die Stimmen der sich Verabschiedenden, die Kutscher und die trappelnden Pferdehufe. Karl Effinger ging beschwingt nach Hause. Morgen, Sonntagvormittag, morgen schon, nicht erst nach 8 Tagen, wollte er hingehen und sich nach dem Befinden der Herrschaften erkundigen. Ein paar der jungen Leute wollten sich gerade auf dem Heimweg verabschieden, als eine merkwürdige Gestalt ihnen kleine Zettel in die Hand drückte. Sie lachten und gingen in das auf den Zetteln genannte Lokal. Ein Mann ging unauffällig davor auf und ab. Es war ein höchst elegantes Restaurant. Tiefe, weiche Teppiche, Gaskronen, in denen die offenen Flammen brannten, kleine Chambre séparée. Sie gingen bis zum Spielsaal. Hier wurde Baccarat gespielt. Einer rief, nur ran, immer Geld verlieren, nur ran, als die 3 jungen Leute im Frack eintraten. Er ging, den Arm um ein sehr schönes Mädchen, ins Nebenzimmer. Der junge Lazar sagte, das ist doch der Oberleutnant von Brenkenhof. Was macht er denn? Kramer bestellte Sekt. Lazar zog eine der Bedienerinnen, die ungarische Tracht trug, auf seine Knie. Selma stand mit den Mädchen bis morgens um 5 Uhr, damit alles noch am selben Tag verpackt wurde. Sie hätte eine Todsünde zu begehen gefürchtet, wenn auch am nächsten Tag Gläser dagestanden hätten oder gar Silberbestecke. Eine große Schürze über das Abendkleid gebunden, legte sie die Silberbestecke in Flanellsäcke zwischen die Glasteller, tat sie Deckchen. »Ist nun alles fertig?« »Ja«, sagten Meta und Anna. Selma ging in die Küche war aufgeräumt, nur ein paar Töpfe standen noch da. Selma litt unter diesen Töpfen. »Warum sind die Töpfe noch schmutzig?«, fragte sie sanft, aber bestimmt. »Emma war so müde«, sagten Meta und Anna. »Gut, aber auf diese paar Töpfe wäre es doch nicht angekommen.« Selma stieg die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Emanuel war noch wach. Er wäre gern gleich mit seiner Frau hinaufgegangen, aber Selma musste noch forträumen, und so tief war seine Liebe zu dieser Tugend des Forträumens, dass er es selbstverständlich fand, dass er hier noch 3 Stunden wartete, bis die Frau kam. Er umarmte sie, die noch heute ein junges Mädchen war, dem diese Form der ehelichen Liebe eine Pflicht schien, eine peinliche, demütig ausgeübte Pflicht, wie das ganze Leben von demütig ausgeübten Pflichten erfüllt war. Als sie heirateten, damals im Jahre 1865, hatte sie mit ihrem Mann die Hochzeitsreise nach Paris gemacht. Es war beschwerlich und umständlich und ein großes Ereignis, damals nach Paris zu fahren. Aber die wesentliche Erinnerung war, wie sie krank geworden, weil sie sich nicht getraut hatte, eine Toilette aufzusuchen. Sie war nie allein und sie brachte es nicht über die Lippen, einem Herrn und sei es auch dem nunmehr angetrauten Mann, zu sagen, dass sie ein paar Minuten allein sein möchte. Er zeigte ihr den Louvre und die Tuilerien, diese glanzvollen Tuilerien des Zweiten Kaiserreiches und die Silhouette von Notre Dame, aber ruhelos trat sie von einem Fuß auf den anderen. Sie sah nichts. Das Essen im Bœuf à la Mode wurde ihr zur Qual und im Bois spazieren zu fahren zur Hölle, bis sie am nächsten Tag in Ohnmacht fiel und Emmanuel voll Todesangst seine schöne Frau ins Hospital transportieren ließ. Hier war eine Krankenschwester, der sie sich anvertraute und die Qual und Not verstand. Von der Krankenschwester kam die Nachricht über die Art der Krankheit an einen Arzt, von dort an Emmanuel, der selig über so viel Unschuld und so viel Feinheit war. Paul und Clara. Paul Effinger saß im Schnellzug Berlin-Basel und dachte genau das Gleiche wie Emanuel Oppner, als er die Nachricht über den schwarzen Tag an der Berliner Börse las. So verlieren Oppner und Goldschmidt ihr Geld und mir haben sie den Kredit abgeschlagen. In Kraxheim war die Mutter am Bahnhof. »No, nobel kommst du an, Zweiter. Das ist recht, dass du dir etwas gönnst, wo du so vorwärts gekommen bist.« Und sie gab ihm einen Kuss. Der Bahnhof war der einzige Ort, wo sich die Effingers einen Kuss gaben, nach den herben Lebensgewohnheiten der Iren. »Weißt du, wer zu Besuch da ist? Da wirst du schauen. Die Clara Oppner. Wir haben nichts dazu gekonnt. Wir haben an Annette geschrieben, als wir hörten, dass du kommst, aber die Clara ist trotzdem gekommen.« Im weißgescheuerten Hausflur des Auge Gottes mit dem gewaltigen braunen Schrank aus dem 16. Jahrhundert stand der alte Effinger mit dem kleinen, schwarzen, rotgestickten Mützchen und legte seinem Sohn die Hand auf den Kopf. Die zwei jungen Mädchen waren auf den Topfmarkt gegangen, der alle Monat vor der Kirche St. Jakobi stattfand. Im Grasgarten unterhielt sich die Mutter mit Paul, während sie aus dem großen Korb Flickwäsche nahm. Die Bertha ist nun auch noch nicht verheiratet. Man konnte deutlich hören, dass dies eine ernste Sorge war. Eine unverheiratete Tochter war ein Unglück. Und Bertha näherte sich der Zeit, wo solch ein Unglück wahrscheinlich wurde. Der junge Wolf von den frommen Wolfs aus Frankfurt am Main interessierte sich für sie. Aber wir sind ihm nicht orthodox genug. Du weißt doch, wie der Papa ist. Er trägt am Schabbes ein Taschentuch und auswärts essen wir auch milchig. Aber es ist sehr schade. In den orthodoxen Familien ist noch der alte Zusammenhalt, der so ungemein wichtig ist für uns Juden, sagte Paul. Und willst du denn nicht endlich heiraten? Sehr gern. Aber wen? Ich will dir ganz offen sagen, dass mir die Clara schon lange gefällt. Aber diese Familie ist nichts für mich. Die Annette treibt großen Luxus. Die Sophie ist eine ganz überspannte Person, Musikerin und Malerin. Und sie hat jetzt einen leichtsinnigen Patron von der Firma Schlemmer geheiratet, den sie nie geheiratet hätte, wenn es ein Jude gewesen wäre. Ich habe vor ein paar Jahren ein nettes Mädchen kennengelernt. Aus ganz kleinen Verhältnissen. Aber wenn ich mir auch aus einer Mitgift nichts mache, so muss ein Fabrikant doch auf sein Renommee halten. Und ihr Vater hatte bankrott gemacht. Die Welt ist ja ungerecht. Der Mann war sicher völlig schuldlos daran, aber es bleibt immer etwas hängen. Und außerdem hatte sie so neumodische Ideen. Es war die reinste Frauenrechtlerin. Und das ist doch gewiss nichts für mich. Ich will eine Hausfrau. Ich glaube, da könntest du ruhig die Clara heiraten. Sie ist ein richtiges Hausmütterchen. Und sie zog den Faden durch die Stopfnadel. Aber weißt du, Mutter, Mädchen, die so viel mitbekommen, verlangen auch ein entsprechendes Leben. Die wollen ausgehen, Gesellschaften mitmachen, Theater. Und selbst wenn sie selber nicht wollen, dann will's der Papa. Aber du bist doch ein großer Fabrikant. Warum willst du dich von der Welt zurückziehen? Paul antwortete nicht. Dies war sein Ideal. In einem Grasgarten sitzen, ein Gang vors Tor, die alten Türme ansehen, in einem Wirtshaus beim Schoppen Wein sitzen, wie sein Vater, und morgens und abends sich einfügen in die alte Judengemeinschaft, Gott zu loben und zu preisen, zu arbeiten, zu sparen und das Ersparte den Nachkommen zu hinterlassen. Warum wollte er jetzt versuchen, den schienenlosen Wagen zu bauen? Warum hatte er diesen unendlich schweren Lebenskampf auf sich genommen, wo er doch jeden beneidete, der es sich wohl sein ließ. Weil er es nicht anständig fand, sondern sündhaft, es sich wohl sein zu lassen? Man glaubt zu schieben und man wird geschoben, sagte er nach einer Weile. Ich habe doch hier gesehen, was das für eine einfache Person ist. Merkt ihr überhaupt eins? Die Ahnenmädchen sind oft viel anspruchsvoller. Die wissen nicht, wie das gute Leben ist und wollen genießen. Und die reichen Mädchen wissen, dass nicht so viel dahinter ist und haben oft schon genug. Und warum hast du so viel gegen das gute Anziehen? Der Talmud sagt, man sieht auf den Kragen, aber nicht in den Magen. Paul wusste nicht, ob sein Spartanertum jüdisch war oder protestantisch-christlich. Aufgesogen, eingeatmet in dieser fränkischen Landschaft, in der die Menschen hart waren gegen sich und andere. Geizig und unfreundlich und voll von Selbstgerechtigkeit. Ich könnte dir schon ein paar süddeutsche Spezialitäten im Kochen beibringen. Und sie sitzt auch und handarbeitet. Sie ist keine, die immer herumlaufen muss, Einkäufe machen. Aber ich heirate kein Mädchen mit einer großen Mitgift. Ich lasse mich nicht als Mitgiftjäger anschauen. Und dann wollen so Leute auch andere Schwiegersöhne als ich bin. Die beiden Mädchen kamen mit Gekicher in den Garten. Bitte, sagte Bertha und zeigte einen hübschen Topf. Der kostete so wenig, ein Spottgeld. Habe ich ihn genommen. Na, und? Schau her. Er hat ja ein Loch. Sie lachten wieder los. Wenn der Pott aber ein Loch hat, meine liebe, liebe Liese, sang die Klara. Na, ihr seid mir zwei. Darf ich Ihnen ein paar Sehenswürdigkeiten von Kragsheim zeigen? Fragte Paul. Gern, sagte Klärchen. Sie stiegen auf einem Treppchen zum Wehrgang aus Holz, der auf einer dicken Steinmauer ruhte und von dem man weit ins Tal hinabsah, bis zum felsigen Gebirge, über den blauen Fluss und die Frühlingsblüten. Nach der anderen Seite lag Kragsheim, ein Gewimmel aus roten Dächern und krummen Gassen dazwischen und draußen die rotblühende Kastanienallee zum weißen Kasten des Schlosses. Drüben aber auf den Felsen waren die Ruinen alter Burgen. »Lieben Sie eigentlich Berlin?«, fragte Clara. »Onkel Waldemar sagt immer, Berlins Schönheit sei so verkannt. Es habe diesen schönen, sauberen Klassizismus. Und wenn ich das hier sehe, so muss ich an ihn denken und ihm Recht geben. Das ist ein rechtes Mittelalter hier. Und Berlin hat etwas wunderbar Freies, Großes, Unbelastetes. Aber ihre Heimat ist wunderbar schön. Und ich kann mir vorstellen, dass man sehr daran hängt. Ich wäre lieber in Kragsheim geblieben.« Aber hier herrscht gar kein Unternehmungsgeist. Und mein Bruder Benno und ich wären schief angesehen worden, wenn wir Industrie hergebracht hätten. Ob zwar eine schreckliche Armut herrscht und in den 60er Jahren eine große Auswanderung nach Amerika war. Aber leben tut es sich besser in Kragsheim. Wenn man genügend hat, um davon zu leben. Hier herrscht doch noch kein solches Hasten und Jagen. Hier haben doch die Leute noch Zeit. Wollen wir noch ein bisschen ins Tal gehen? Oder ist es Ihnen zu viel? »Oh nein«, sagte Klärchen, »ich gehe gern spazieren.« Am nächsten Tag wurde das ganze Haus von oben bis unten gescheuert, alles Geschirr weggepackt und Neues hervorgeholt. Klärchen lief mit Wäsche umher und bezog Kinderbetten und richtete Zimmer für die Gäste her. Und dazwischen konnte sie sich mit Bertha und Minna unterhalten, die sehr für eine Unterhaltung über Menschen und das Leben waren. Willi mit seiner Friseurschönheit und seinem Schnurrbart zwirbeln machte ihr Komplimente. »Unser Weltstadtbesuch«, nannte er sie. Für Kragsheim war sie elegant und schön, was alles sie in der Familie Oppner und Goldschmidt nicht war. In Berlin bei diesen grässlichen Bällen von Blombergs und Lazars und Kramers ließen die Tischherren sie gleich nach Tisch links liegen. Und dann bekam sie auch immer so merkwürdige Tischherren, die Schüchternen, die Außenseiter. Weder Tante Eugenie noch Annette luden sie je zu kleinen Gesellschaften ein. Sie tanzte nicht gut, sie war dick, sie war nicht musikalisch. Der Einzige, der nett zu ihr war, war Onkel Waldemar. Er war einmal mit ihr in ein Museum gegangen, was er mit Annette und Sophie nie getan hatte. Und die ganze Familie hatte sich auch gewundert. Hier in Kragsheim war sie eine Attraktion. Willi war glücklich, wenn sie sich ihm beim Essen zuwandte. Obgleich sie sich nichts daraus machte, hob es doch ihr Selbstbewusstsein. Bertha und Minna fanden sie bildhübsch. und hinzu kam diese ganze merkwürdige Beziehung zu Paul, aus der sie nicht klug wurde. Man geht doch schließlich nicht Arm in Arm mit einem jungen Mädchen, wenn man sie nicht gern hat. Und wenn man sie gern hat, warum sie dann nicht heiraten? »Bist du schon mit allen Betten fertig?«, fragte Minna, die selber drei Gänse in einer Stunde zupfen und zurechtmachen konnte. »Großartig!« Und nun kam Helene mit ihrer Ricke und dem kleinen Oskar, eine große, knochige Frau. Die 13-Jährige war völlig elektrisiert über den Besuch aus Berlin und wich Klärchen nicht von der Seite. »Haben Sie schon mal den Kaiser gesehen? Und unser Prinzesschen? Und wie sieht das Brandenburger Tor aus?« Klärchen stand in der Küche, um die Cedar-Schüssel zu Pessach zu richten. Alle Feste wurden nach der Tradition im Säulensaal in der Tiergartenstraße gefeiert. Aber dort war alles fertig, wenn man sich zu Tisch setzte. Hier machte sie die ganzen Vorbereitungen mit. Sie schnitt selber im Gemüsegarten etwas Meerrettich als Bitterkraut, sie holte aus der Speisekammer den Topf mit Eingemachtem als Süßes und sie durfte das Ei kochen und auf die Sanduhr sehen, damit es auch hart wurde. Und dann nahm Minna die alte Cedar-Schüssel, faltete eine Serviette und legte in jede Falte eine Matze, im Ganzen drei. Und ringsherum kamen die Näpfchen mit Petersilie und mit Salzwasser. Eins mit geriebenem Meerrettich, eins mit Süßem, eins mit hartem Ei und eins mit einem Knochen, der mit wenig Fleisch auf Kohlen gebraten war. Es gab viele Erklärungen für diese Dinge. Das Ei, sagte Minna, soll an die Opfer im Tempel erinnern. Aber es ist Frühling zu Pessach und die Christen feiern Ostern. War das Ei nicht ein Symbol alles Neuen, Sprießenden, Schöpferischen, tief hinabreichend in eine vorgöttliche, mythologische Vorzeit? »Wir sind leider nur 12«, sagte Minna. »Wenn Benno und Karl noch da wären mit ihren Familien, wären wir 22 allernächste.« Man soll wirklich keine Kinder haben, wenn sie alle so weit weggehen. Alle saßen bei Tisch. Die Tür blieb offen und ein Stuhl frei für den Propheten Elia. Der alte Effinger sprach den Segen über den Wein und einen Dank an Gott, dass er dieses Fest gegeben zum Andenken an den Auszug aus Ägypten. Und dann sagten alle in der Volkssprache, auf Aramäisch nämlich, »Jeder, der in Not, komme und feiere mit«, dieses Jahr hier, im kommenden Jahr im Lande Israel. Dieses Jahr noch als Sklaven, im kommenden Jahr als freie Männer. Der kleine Oskar, 7 Jahre alt, las die hebräischen Zeilen. Es war nicht viel, aber immerhin hatte man ihn Tage vorher gefragt, kannst du das? Er las tadellos. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? In allen Nächten essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes. In dieser Nacht nur Ungesäuertes. In allen Nächten essen wir vielerlei Kräuter. In dieser Nacht Bitterkraut. In allen Nächten tunken wir nicht ein, nicht einmal. In dieser Nacht zweimal. In allen Nächten essen wir entweder frei sitzend oder angelehnt. In dieser Nacht nur angelehnt. Und alle antworteten dem Jüngsten. Sklaven waren wir dem Pharao in Ägypten. Es führte uns heraus der Ewige, unser Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Und hätte der Heilige, gelobt sei er, unsere Väter nicht aus Ägypten geführt, dann wären wir und unsere Kinder und unsere Kindeskinder dem Pharao in Ägypten dienstbar geblieben. Überlegte einer am Tisch, ob die Fragen voll Sinn waren? Dort oben am Tisch saß der Mann mit dem weißen Bart Kaiser Franz Josefs, wie er geboren 1830, und sie überlegten nicht. Die Tür stand offen in der Pessachnacht für den Propheten Elia, der dem Messias vorangeht. Aber durch die geöffnete Tür waren seit Jahrtausenden andere eingedrungen als der Prophet Elia. Römer und Spanier, Russen und Ukrainer und Deutsche. Und Gemetzel war gewesen und Blutbeschuldigung und Vertreibung. Aber Juden sind Optimisten. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war alles sehr gut. Da ist kein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Die Welt ist gut von Hause aus, und mit Gott haben die Juden einen Bund geschlossen. Und ewig währet seine Gnade. Es wurde weiter vorgelesen, dass die Juden 70 Personen stark nach Ägypten kamen und um Weide baten für ihr verhungerndes Vieh, zur Zeit, als Josef Ministerpräsident von Ägypten war, und dass sie dort zahlreich wurden wie die Sterne des Himmels und sich absonderten von den Ägyptern in Name, Sprache und Kleidung, und dabei wurden sie schön und mächtig. Und dann kam jener ewige Satz. Und es kam ein neuer Pharao in Ägypten. Der wusste nichts von Josef. Ewige Wahrheit. Immer wieder kommt eine Generation. Die kennt nicht die Verdienste vergangener Geschlechter. Für die ist ein berühmter Name ein Schall und ein Ruhm verweht wie das Sandkorn im Winde. Die Ägypter, die nichts mehr von Josef wussten, bedrückten die Juden so, dass sie sich nicht mehr vermehrten. Und da ihre Leiden sehr groß wurden, erhörte sie Gott und übte Strafgericht an den Ägyptern. Und ganz plötzlich wendete sich die Erzählung aus der Ewigkeit in die groteske Scholastik und die Schriftgelehrten berechnen auf merkwürdige Weise die Plagen in Ägypten. Und dann kam die schönste Poesie der Welt, die Lyrik der Psalmen. Die Berge hüpfen wie Widder und die Hügel wie junge Schafe. Der alte Effinger gab jedem ein Stück Bitteres, in Süßes getaucht, und alle aßen das ungesäuerte Brot mit Bitterkraut dazwischen. Und dann kam der Festschmaus. Suppe mit Matzeklößchen und Braten mit Salat. Und der alte Effinger fragte die Kinder, ob sie noch ein Stückle braten wollten. Nein, sagten sie, wir haben schon. Also, das Stückle habt ihr noch nit gegessen. Und alle lachten. Es kam der Krähm mit den unendlich vielen Eiern, für den Klärchen den Schnee geschlagen hatte. Der Vater sang die uralten Verse. Es kaufte sich mein Vater, zwei Suse galt der Kauf, ein Lämmchen, ein Lämmchen. Uralt, uralt in allen Sprachen, bei allen Völkern das Gleiche. Die Katze frisst das Lämmchen, der Hund die Katze, ein Stock schägt den Hund, der Stock verbrennt, Wasser löscht das Feuer, ein Ochse trinkt das Wasser, der Schlechter schlachtet den Ochsen, der Todesengel tötet den Schlechter. Ein Lämmchen, ein Lämmchen. Am nächsten Morgen gingen Paul und Klärchen um die uralte graue Mauer unter dem Goldregen, mitten durch die deutsche Romantik. Und es war Frühling. 1900. Nichts konnte verschiedener sein als die Kindheitseindrücke von Annettes und Klärchens Kindern. Karl und Annette lebten noch in der Dorotheenstraße, die in wenigen Minuten in den Tiergarten führte. Da waren tiefe, rote Teppiche, die übermäßig breite und flache Treppe, das Bronzegitter mit rotem Samthandlauf. Auf jedem Treppenabsatz ein hochlehniger Armstuhl und eine Palme und Fenster mit allegorischen Figuren in altdeutschem Kostüm. Und dann kamen die ungeheuren Zimmer der 80er Jahre. Der Salon mit dem lebensgroßen Mohrenpaar aus Venedig und Annettes Porträt in ganzer Figur. Das getäfelte Herrenzimmer mit der Chaise Longue, über der ein Kelim von zwei Lanzen gehalten wurde. Und dem Wendlein-Gemälde, deutsche Soldaten in Frankreich, das die Kinder immer aufs Neue entzückte, weil es so viel darauf zu sehen gab. Das Esszimmer mit dem gewaltigen Buffet mit Delfter Porzellan und das Schlafzimmer mit weinrotem Betthimmel und dem Amor, der einen Pfeil durch ein Herz schoss. Die Jungen, James, Herbert und Erwin, besuchten das alte Gymnasium, das ihr Großvater und Theodor besucht hatten. Sie und ihre Schwester Marianne gingen mit Miss Webbs, der englischen Erzieherin, in den Tiergarten und spielten mit ihren Schulfreunden, die aus ebensolchen Wohnungen mit gemalten Scheiben und Delfter Vasen kamen. Im Tiergarten gab es viele Denkmäler der Hohenzollernfürsten und viele sorgfältig gehaltene Blumenbeete. Paul und Klärchen aber lebten mit ihrer kleinen Lotte unter dem Berliner Proletariat im Nordosten. In diesen Straßen begab sich viel. Schnellzüge fuhren vorbei mit interessanten Schildern. Rollwagen wurden beladen mit Kisten und Fässern und Säcken. Aus den Fabriken kamen Arbeiter in der Dämmerung, müde und in großen Scharen. Aus Kneipen drang wüstes Gebrüll. In einem Juwelenladen war das kleine Glück ausgestellt, der goldene Ehering, die Einsegnungsuhr und Myrtenkränze für die silberne und goldene Hochzeit, die auf blauem Samt unter einer Glasglocke lagen. Paul wohnte in einem klassizistischen Haus aus den 40er Jahren. Die Treppe hatte ein Holzgeländer, das einmal weiß gewesen sein musste, aber jetzt immer mehr die Farbe verlor. Die Stufen waren ausgetreten. Der Hauswirt ließ nichts machen. Die Gegend wurde immer schlechter und die Mieten immer niedriger. Auf den Treppenabsätzen hingen kleine Petroleumlampen mit Nickelschild hinterm Zylinder. Aber seit einiger Zeit wurden sie nicht mehr gefüllt. Wenn der Lehrer in der Schule die Kinder nach dem Beruf des Vaters fragte, so musste Lotte notgedrungen sagen: Kaufmann. Fabrikbesitzer klang ihr zu protzig und erregte Neid. Kaufmann aber war das Letzte, was man sein konnte. Kaufmann war der Besitzer des kleinen Lädchens an der Ecke. Der Mann, der den Hering aus der Tonne nahm und einpackte, während man ihn bezahlte. Ihren Mitschülerinnen erzählte Lotte, ihr Vater sei Ingenieur. Man musste Schutzmann oder Regierungsrat oder Ingenieur sein, um mitzurechnen in dieser Gegend. »Kommt mal mit«, sagte das Dienstmädchen zu den Kindern, die auf der Straße mit Murmeln spielten. Die Straße war eng und trostlos. Frau Schafstall, die Obstfeil bot, kam mit und aus dem Heringskeller daneben Frau Butzke. »Wenn die Polizei schon da ist, geht's aber nicht.« Ganze Scharen von Kindern gingen eine ausgetretene Treppe hinauf. Eine Tür stand offen. In dem fast leeren Zimmer war nur ein Stuhl, Bett und eisernes Gestell für die Waschschüssel. Ein schmutziger Lappen wehte am Fenster. Auf dem Bett lag etwas. Ein Mensch, offenbar. Fest, zugedeckt. Polizei kam und alles lief schnell hinunter. Lotte vergaß den Eindruck nie. Das kahle Zimmer, das geheimnisvolle Bett, die ausgetretene Treppe, ein Mord vielleicht? Die Polizei? Lotte fand das hochinteressant. Viel schöner als den feinen Tiergarten. Dieses ganze Leben der Großstadt, seine Romantik und seine Geheimnisse. Sie fürchtete sich nicht vor dunklen Treppen, nicht vor schlechtem Geruch. Vom Fenster des Wohnzimmers sah sie in der Dämmerung, wenn gegenüber die Lampen angezündet wurden, dieses gewaltige Leben. Und es sah immer gleich aus. Väter kamen müde nach Hause, Mütter brachten Essen zu Tisch, Kinder machten Schularbeiten. Für Marianne war die Familie in Weißensee lebensentscheidend. Sie verglich und rebellierte. »Kinder«, sagte sie zu Lotte, »müssen hier auf Müllplätzen spielen.« »Das hier«, verteidigte Lotte den Nordosten, »ist kein Müllplatz. Das ist eine Wiese, wo ein bisschen Papier hingeschmissen wird. Bei euch darf man ja noch nicht mal auf den Rasen gehen. Eingegittert ist man da ja.«